WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Freie Themennacht, wer gerne mit mir sprechen möchte, das ist unsere Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Anna ist hier, Anna ist 37, guten Morgen Anna. Hallo Jürgen. Hallo Anna. Um was geht's heute? Ich wollte erst mal sagen, dass ich deine Sendung und dein Team super toll finde und dich schon fast höre, seit es dich gibt. Das freut mich und das freut uns. Vielen, vielen Dank. So, jetzt zu deinem Thema, Anna. Ja, also ich habe mich gemeldet zum Thema vom Mittwoch. Gescheitert? Genau, und zwar geht es darum, dass ich gescheitert bin an der Behandlung von Schmerzen. Also so, ich hatte mit 17 den ersten Unfall, da habe ich im Turnunterricht, bin ich Trampolin gesprungen, habe einen Salto gemacht und bin falsch gelandet und habe seit da starke Nacken- und Kopfschmerzen. War irgendwas gebrochen? Nein, man hat nichts gesehen, es war mir auch am Abend selber ging es mir noch, mir war schwindelig und schlecht, aber ich wollte eigentlich auch gleich wieder aufs Trampolin rauf, weil ich früher geritten bin und gelernt habe, wenn man vom Pferd runterfällt, dass man dann wieder raufsteigt, damit man keine Angst kriegt. Das haben sie mich dann zum Glück nicht gelassen und am nächsten Tag konnte ich dann meinen Kopf gar nicht mehr drehen und meinen Hals nicht mehr bewegen. Ja, und so fing es dann an. Ja, und dann, wie ging es weiter? Dann wurde alles Mögliche versucht, Physiotherapie und hat alles nichts gebracht. Und ich habe dann mit Mühe und Not, ich war damals in der Schule, habe dann mit Mühe und Not meine Schule abgeschlossen, war bei mir irgendwie so 50% dort. Und wurde dann ziemlich hängen gelassen, weil ich ja keine Ausbildung hatte und nichts. Und ich habe auch nicht so eine tolle Kindheit. Also ich bin dann auch ausgezogen. Kurz vor dem Unfall war ich ausgezogen von zu Hause. Und jetzt in den letzten 20 Jahren hatte ich dann noch 3 Auffahrunfälle, die natürlich das Ganze noch verschlimmert haben. Was waren das für Unfälle? Auffahrunfälle. Auffahrunfälle. Das heißt, du bist jemand, oder dir ist jemand hinten draufgefahren? Genau. Und das 3-mal. Genau. Und was hatte das wiederum zur Folge für deinen Krankheits- und Schmerzzustand? Es hat die Schmerzen einfach jedes Mal noch verstärkt und seit dem letzten Mal ist es so, dass ich auch Gehstörungen habe. Also ich kann so paar Meter kann ich gehen, dann fange ich an rumzutorkeln, wie wenn ich betrunken wäre, ohne dass ich es bin. Und wenn ich dann weitergehe, dann spüre ich meine Beine gar nicht mehr. Das heißt, im Prinzip kannst du gar nicht großartig gehen, weit gehen. Wenn du dich fortbewegen willst, hast du einen Rollstuhl? Habe ich einen Rollstuhl, ja, mit Zusatzantrieb. Also so nicht ganz elektrisch, aber so wie man es kennt von einem Elektrofahrrad. Mit Zusatzantrieb halt so. Aber das Sonderbare ist ja, das war vor 20 Jahren, da warst du 17, sagst du. Ja. Es ist nie wirklich diagnostiziert worden, woher die Schmerzen rühren. Also es ist als Schleudertrauma diagnostiziert worden und wie du ja weißt, das Schleudertrauma nicht wirkt, oder wie man, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber meistens weiß man, ist das so, dass man halt Schleudertrauma nicht wirklich, also es gibt so Mikroverletzungen, die man zum Teil sehen kann, aber nur ganz schwierig mit speziellem Verfahren. Es gibt einen Wirbel, der ein wenig verschoben ist, da kann man sich aber drüber streiten, da gibt es auch Leute, bei denen ist der auch verschoben und die haben nicht so starke Schmerzen. Wenn wir nehmen die Schmerzskala von 0 bis 10. 10 ist ganz starke Schmerzen, 0 sind keine Schmerzen. Wo siedelst du dich an im Schmerzleiden? Also ich bin in den letzten 2 Jahren nie mehr unter eine 6 gekommen. Und wenn ich schon eine 6 habe, kann ich mich schon glücklich schätzen. Also meistens ist es so. Eine 6. Also 6 ist ganz selten, meistens ist es so weit. Das heißt, du nimmst auch permanent starke Schmerzmittel? Genau, und das ist mitunter das Problem, dass ich sehr schlecht auf die Schmerzmittel anspreche. Und ja. Jetzt hast du mich angerufen, um mir von diesem Schicksal zu erzählen. Ja, und das führt dazu, dass ich mich bei Exit, das ist eine Sterbehilfeorganisation in der Schweiz, ich komme auch aus der Schweiz. Ja, ich höre es. Ich hoffe, man versteht mich. Sehr gut, sehr gut. Danke. Ja, mich angemeldet habe und für mich klar ist, wenn es nicht noch irgendein Wunder passiert, dass ich in den nächsten Monaten ja gehen werde. Ach, das heißt, du willst aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen, genau, wegen dieser Erkrankung, die du uns gerade geschildert hast. Genau, weil einfach die Schmerzen nicht mehr aushaltbar sind und ich, wenn ich 1 bis 2 Stunden am Tag mich überhaupt bewegen kann, dann ist das schon viel. Oft halte ich es nicht mal aus, irgendwie Fernsehen zu gucken, weil das schon zu viel Schmerzen verursacht. Und also Exit ist eine Sterbehilfeorganisation, so wie Dignitas in der Schweiz. Genau, genau. Und ich weiß von... Seriöser als Dignitas. Bitte? Zumindest so, das, was ich kenne. Ich habe es nicht verstanden. Seriös? Ein bisschen seriöser als Dignitas, zumindest soweit ich es mitgekriegt. Okay, also ich weiß zum Beispiel von Dignitas, dass man strenge Auflagen erfüllen muss, um überhaupt von den entsprechenden Leuten des Vereins behandelt zu werden. Jetzt frage ich dich jetzt mal ganz salopp, reicht das aus, was du hast? Ja, es reicht aus. Also ich hatte am Anfang auch Angst, dass es nicht ausreicht. Ich kenne es nur von Menschen, die schwerst krebserkrankt sind oder ähnliche Erkrankungen haben, die bald zum Tode führen werden, wo man das ja auch verstehen kann. Ich habe das noch nie in so einem Fall gehört wie, ja doch, ich habe es schon mal gehört, aber es ist eher selten, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ich wollte noch sagen, ich glaube, du hast gesagt, aktive Sterbehilfe ist das passive Sterbehilfe, weil aktiv ist auch in der Schweiz verboten. Ja, es ist assistierter Suizid. Genau, ich muss immer noch das Mittel, einfach, dass das klar ist. Nicht, dass da. Genau. Ja, es reicht aus, es muss aber von Ärzten bestätigt werden, dass es wirklich keine Heilungschance, also keine Chance mehr auf Verbesserungen gibt, dass man alles Medizinische und Sonstige, was an Therapien gibt, ausgeschöpft hat, dass wirklich nichts mehr ist. Aber es ist ja jetzt keine Erkrankung, die unmittelbar oder mittelbar zum Tode führt. Das nein, nicht. Aber es steht in den Vereinsbedingungen, steht, es muss nicht unbedingt eine Krankheit sein, die unbedingt, das ist auch bei Dignitas nicht so, dass es unbedingt zum Tode führen muss, sondern es muss einfach auch, wenn es auch unerträglich ist für den Betroffenen einfach nicht mehr aushaltbar und nicht mehr zumutbar, dann ist das auch gewährleistet. Und das wird natürlich in so Fällen noch mehr es wird immer gut abgeklärt, aber... Und das heißt, du hast die Kriterien jetzt erfüllt? Genau. Wie wird das dann, wenn es passiert, wie wird das ablaufen? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man trinkt das ist aber ziemlich bitter. Davor habe ich mich entschlossen, dass ich, wenn dann eine Infusion möchte, dann kommt der Anästhesist. Es kommt eine Sterbebegleitung von Exit. Exit hat vorher das Rezept, das muss entweder ein behandelnder Arzt ausstellen oder Exit hat auch Ärzte, die es für ausstellen, wenn es die Ärzte selber nicht ausstellen wollen, weil gerade bei Schmerzärzten ist das ja auch immer ein bisschen, es macht ja dann auch vielleicht die Runde und ist immer ein bisschen heikel, wenn dann. Das heißt, man muss ein Rezept haben, um dieses Mittel zu bekommen. Hast du dieses Rezept schon? Ja. Du hast es schon? Das habe ich schon. Ist das auch üblich, dass man das so früh schon bekommt? Es war schon mal so, dass man eigentlich das schon gedacht war, dass ich früher gehe. Dann hat sich's aber nochmal gewendet, weil ich hatte vor 5 Jahren mal eine Schmerzmittelpumpe, die hat super geholfen. Die wollte aber dann die Kasse nicht bezahlen. Und es gab die Möglichkeit, ich habe dann die Kasse gewechselt und die hat die Pumpe dann doch bewilligt, nur leider hat das in den 5 Jahren so zugenommen, dass auch jetzt alles nichts mehr nützt, was in die Pumpe reinkommt und man wirklich einfach ausgeschöpft ist mit Schmerzmitteln und hast du gerade gesagt, du möchtest ja per Infusion möchtest du das zu dir nehmen. Aber diese Infusion muss dir doch dann jemand legen. Genau, das kommt dann ein Anästhesist kommt mit zum Sterbehelfer, der legt die Infusion und da muss man aber den Schalter selber umlegen. Ach so. Also er spritzt das dann alles rein, ich muss aber aktiv den Schalter selber aufdrehen. Kann man das zu Hause machen? Ja, kann man zu Hause machen. Lebst du allein oder bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung. Du bist in einer Beziehung sogar. Was sagt denn dein Mann oder dein Freund dazu, zu diesem Vorhaben? Er ist sehr traurig, er steht aber total hinter mir und hat gesagt, er begleitet mich, er weiß auch schon. Wie gesagt, ich hatte eine sehr traumatische Kindheit und er weiß schon, dass ich nicht, er hat mich auch schon mit den Schmerzen kennengelernt und wusste schon von Anfang an, dass ich nicht so sehr am Leben hänge. Und ich hatte damals schon mehrere Suizidversuche hinter mir. Und er hat mich einfach durch all die Zeit begleitet und sagt, wenn es nicht mehr geht, wenn es wirklich nicht mehr geht, ich unterstütze dich, ich bin da bis zum Schluss. Und es berührt mich auch immer total, dass er da so ja, so zu mir steht und sagt, ich begleite dich, ich verstehe dich, ich unterstütze dich. Er hat auch den ganzen Leidensweg. Ich habe ihn 2 Jahre nach dem ersten Unfall kennengelernt. Ja. Und von daher hat er auch den ganzen Leidensweg ja auch mitbekommen und ja. Kannst du jetzt irgendeine Zeit nennen, wie lange du es noch hinauszögern möchtest oder kannst? Also ich denke für mich so bis März, April. So, es kommt noch ein bisschen drauf an. Weil es gab noch die Möglichkeit, da hat man eigentlich, denkt man, dass es nichts bringt. Es gibt noch einen Neurostimulator, den hat man noch nicht ausprobiert. Man denkt auch, dass es eigentlich für die Art von Schmerzen nichts bringt. Mhm. Aber mein Arzt hat dann gemeint, bevor sie ganz gehen. Also Anna, ich bin ja, wenn ich unterbreche, das wirst du vielleicht wissen, ich bin ja auch ein Befürworter der Legalisierung des assistierten Suizids. Aber erst in den Fällen, wenn es wirklich so final ist, die Erkrankung, dass es keine andere Rettung mehr gibt. Ich bin in diesem Fall, muss ich sagen, bei allem Respekt deiner Person gegenüber und deiner Meinung, bitte missverstehe es nicht, bin ich schon etwas irritiert, weil ich denke, hat sie alles ausgeschöpft? Sie hat extreme Schmerzen im Rücken. Ich wüsste nicht mehr, also wenn noch jemand eine Idee hat, was man noch ausprobieren könnte, nur dass es, ich habe viele alternative Heilmethoden auch durch. Ich habe so vieles an Schmerzmittel, ich habe sämtliche Schmerzmittel durch, die man durchhaben kann, auch mit, gibt ja noch, wie du ja vielleicht weißt, man kann auch mit Antidepressiva im Zusammenhang arbeiten. Also das nehme ich gerne mal als Aufruf deinerseits hier entgegen. Wenn jemand, der vielleicht gerade in der Schmerztherapie arbeitet und uns zuhört und etwas ganz Besonderes Neues kennt, was über die üblichen Behandlungsmethoden hinausgeht, die jetzt die Anna natürlich schon alle hinter sich hat, dann meldet euch doch bitte bei uns. Wir würden gerne den Kontakt zu Anna herstellen. Das Leben ist so wertvoll und ich finde, man darf es erst... Ja, aber stell dir mal vor, du liegst den ganzen Tag da. Ich kann zum Teil nicht mal mehr den Becher mit dem Getränk halten, weil ich so Schmerzen habe. Und kann nicht mal mehr selber essen, muss mich füttern lassen, weil die Schmerzen so schlimm sind. Mhm. Ich kann, ja. Ja, ich habe Respekt davor. Du missverstehe mich nicht, dass ich das kleinreden will. Ich verstehe das auch. Ich meine, es ist ja auch nicht üblich, dass man eben, man kennt, dass man es macht, wenn die Erkrankung, wie du sagst, terminal ist und sowieso klar ist, dass man daran stirbt. Aber irgendwann fehlt auch die Kraft und wie gesagt, es gibt auch nichts mehr, was ich noch hoffen könnte oder wo ich noch dran glauben könnte, dass es irgendwas, also das war für mich, ich habe gesagt, ich probiere noch das aus, was ich nicht kenne, auch wenn die Chance klein ist, jetzt da mit dem Neurostimulator, die Sachen probiere ich noch aus, weil ich einfach für mich möchte, dass ich weiß, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Warten wir es mal ab. Vielleicht kommt ja etwas, was du in der Tat auch noch nicht kennst, obwohl du sehr gut recherchiert hast und dich schon sehr, sehr informiert hast. Die ganz kleine Chance können wir uns oder kannst du dir ja geben noch. Genau, und darum sage ich auch, und ich möchte auch noch Zeit haben, so mich wirklich dann in Ruhe verabschieden und das nicht überstürzt machen. Es hilft aber schon zu wissen, dass ich das Rezept schon habe, wenn ich das nicht hätte. Also das ist, fände ich auch sehr erleichternd zu wissen, wenn es überhaupt nicht mehr geht, hat es dann und... Ich könnte mir vorstellen, dass du dir über diese letzte Situation schon sehr viele Gedanken gemacht hast. Ja. Ich versuche mir gerade vorzustellen, ich liege da, ich habe diese Infusion und ich weiß, wenn ich jetzt an dem Schalter schalte, das bedeutet, ich öffne dem Tod die Tür. Was glaubst du, was in diesen letzten Minuten, sofern du da noch bei Bewusstsein bist, was da in dir vorgehen wird? Wie stellst du dir die vor? Auf der einen Seite unglaublich traurig, weil es mir total schwer fällt, meinen Partner zurückzulassen und meine Freunde zurückzulassen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, unheimliche Freude und Erleichterung. Also für mich ist es wirklich so, ich sehe mich so oft danach, dass es alles vorbei ist und ich erlöst bin. Und ich bin einfach überzeugt, dass ich danach keine Schmerzen mehr haben werde. Und was auch immer kommt, dass es mir viel besser gehen wird. Und lieber Anna, da denke ich auch, ich freue mich auch. Also es hört sich vielleicht doof an, aber ich freue mich auch drauf. Ja, das habe ich von Schwerstkranken auch schon gehört, dass Menschen das auch gesagt haben. Liebe Anna, ich würde gerne mit dir eine Vereinbarung treffen. Also erstmal warten wir mal ab, was bei uns hier reintrudelt. Und ja, vielleicht. Also das war mit ein Grund, warum ich angerufen habe. Sehr gut. Also erstens mal, weil ich eben auch mal erzählen wollte, dass halt einfach auch solche solche Fälle gibt, wo es einfach nicht mehr aushaltbar ist. Auch eben, ich weiß, dass es schwer vorstellbar ist, ja, wenn man es nicht mitkriegt, aber... Meine Vereinbarung mit dir geht weiter. Also wir schicken, wenn es interessante Sachen gibt, die schicken wir dir natürlich. Mhm, gerne. Und ich würde gerne mit dir, sagen wir mal, nach Weihnachten, nach unserer Weihnachtspause, so vielleicht in der ersten oder in der zweiten, in der zweiten Januarwoche nochmal sprechen. Mhm. Könnten wir dich dann nochmal anrufen? Gerne, ja. Gut, dann weißt du schon wieder ein bisschen mehr und man kann vielleicht dann noch ein bisschen anders reden oder noch intensiver die Sache beleuchten. Mhm, doch, gerne, ja. So machen wir es, Anna. Dann wünsche ich dir, dass du eine erträgliche Zeit hast jetzt bis Weihnachten und zum Jahresanfang. Ja, vielen Dank. Und wir beide unterhalten uns dann weiter. Okay. Alles Gute, alles Liebe von Herzen. Soll ich noch dranbleiben oder? Nee, jetzt kannst du erstmal auflegen und wir würden uns dann in den nächsten Tagen, nächste Woche melden, wenn interessante Dinge hier eingetrudelt sind bei uns. Okay, sehr gut. Alles Gute, Anna. Gut, vielen Dank. Gerne, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe gestern und heute immer zu Mails bekommen, sag doch mal, Domian, sag doch mal was zu Wolf, zu dem Prozess von Wolf. Ich muss euch sagen, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Für mich ist die ganze Sache durch. Ich fand es gestern nur ausgesprochen albern, dass er mit dem Bundesverdienstkreuz am Revers in den Gerichtssaal marschiert ist. Das hat mich wenig überzeugt und ich fand das ziemlich unpassend, muss ich sagen. Ansonsten habe ich dazu alles gesagt zu dem Fall und kann mich da nicht weiter zu äußern. Mensch, jetzt haben wir einen 14-Jährigen. Yannick ist hier. Hallo Yannick. Hallo Domian. Hey, das freut mich aber. Ein ganz junger Zuhörer. Ja, ich höre schon dich seit 2 Jahren, also seitdem ich 12 bin. Sag bloß, aber heimlich bestimmt, oder? Ja, meistens auch über YouTube, damit ich das tagsüber gucken kann, aber auch manchmal heimlich, ja. Also wusste die Mama nicht so richtig Bescheid? Die wusste nicht so wirklich Bescheid. Wie hast du uns denn entdeckt? In der tiefen Nacht oder auf YouTube? Das fing an, als ich einen Film geguckt habe, der, ich glaube, Herr der Ringe war es. Ja. Und ich bin dann dabei eingeschlafen und ich bin wahrscheinlich irgendwie auf die Fernbedienung gekommen und irgendwie auf WDR dann gelandet. Du hast gedacht, interessant, was die Leute alles so erzählen. Ja, es ist, ich wusste überhaupt nicht, was du überhaupt bist, was das überhaupt war für eine Sendung. Ja. Aber es hat mich einfach interessiert und das ist ja toll. Ich habe ein Problem an, das mich wirklich beschäftigt. Bitte? Und? Ein Problem, das mich beschäftigt. Ja, sehr gerne. Dann leg mal los, weswegen du angerufen hast. Ja, also ich erkläre am besten erstmal die Situation. Ja. Also ich wohne hier in Weetze in einer Gemeinde und hier gibt's halt nur 2 Grundschulen und eine weiterführende Schule, eine Hauptschule. Mhm. So, und ich gehe im Moment zur Gocher Realschule, also einer in Goch, das ist 6 Kilometer von hier entfernt. Ja. Und hier gibt's eine Bahnlinie, Kleve-Düsseldorf. Ja. Und ich fahre dann, ich laufe dann meistens zum Weetzer Bahnhof, fahre dann mit dem Zug nach Goch und werde dann vom Bus abgeholt und zur Schule gebracht. Ja, wie kompliziert. Ja, es geht. Also es ist für mich Alltag. Verstehe, okay. Und weiter? Ja, das Problem ist jetzt, meistens im Winter, da kommt der Zug meistens nicht, verspätet sich Zug oder es wird nur ein Waggon geschickt und der Zug ist rappelvoll. Ach, und dann stehst du da? Ja, dann stehe ich da und muss auf den nächsten Zug warten. Und wie lange dauert das? Also es kommt jede halbe Stunde ein Zug. Das heißt, du kommst eine halbe Stunde zu spät in die Schule? Sogar noch mehr, ich muss ja sogar noch dann zur Schule laufen, weil der Bus ja dann nicht mehr da ist. Ach so, genau, da ist ja dann noch ein Bus, der euch wieder von der Bahn abholt. Mhm. Das heißt, ungefähr wie viel zu spät kommst du? Das kommt drauf an. Also ich könnte eine ganze Schulstunde verpassen. So eine Schulstunde geht bei mir im Moment 67 Minuten. Mhm. Und das fängt ja meistens kurz vor 8 an. Das heißt, ich bin vielleicht um 9 Uhr in der Schule. Ich hatte einen Extremfall letztes Jahr, dass ich dann kurz vor 10:30 dann angekommen bin erst. Ach du lieber Gott. Wie viele Leute sind denn in dieser Form davon betroffen? Du bist betroffen. Wie viele noch? Wenn ich jetzt so am Bahnhof stehe, dann sehe ich da mehrere hundert Leute. Wie reagieren denn die Lehrer darauf? Ja, was können die daran ändern? Für die ist das ja schon ein bisschen Alltag geworden. Ja, hat sich der Zug verspätet, weil Bahnkinder, also ja, die mit dem Zug kommen, das fällt ja häufiger auf, dass der Zug fehlt. Mhm. Und die Lehrer reagieren meistens so, tja, was soll man daran ändern? Wenn ich jetzt zum Beispiel erste Stunde eine Arbeit schreibe, muss ich sie nachschreiben. Das ist sehr oder weniger Zeit als die anderen. Total ärgerlich. Ich verstehe auch nicht, warum die Züge dann im Winter Nicht kommen oder später kommen? Also bei einem starken Schneesturm, ja, okay, aber so im normalen Winter, warum ist das so? Ich verstehe es auch nicht, weil im Sommer ist das nicht so. Das fängt jetzt schon letzte Woche an. Mhm. Ich habe ja noch eine Mutter, die fährt mich ja im Extremfall dann zur Schule hin, damit ich nicht so spät da bin. Also da muss man irgendwas machen, finde ich. Und du bist ja so am Rätseln, was du machen könntest. Ich weiß nicht, was man da. Ich selber würde sagen, dass die Bahn endlich mal wirklich mal ein bisschen begreifen würde, was da los ist. Also ich glaube nämlich, dass die Bahn weiß, was da los ist, aber nichts unternimmt. Das glaube ich allerdings auch. Deswegen muss man der Bahn mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ja, es gibt natürlich schon hier Eltern, die sich beim Bürgermeister beschwert haben, Eltern, die sich beim Rat beschwert haben hier, aber das hilft ja nicht. Ich habe mal folgenden Vorschlag. Setz doch mal einen Beschwerdebrief auf. Oder ein paar Zeilen und schildere die Situation und dann mach eine Unterschriftenaktion. Lass alle Schüler und auch die Lehrer, am besten auch noch deinen Direktor, unterschreiben. Und dann überreichst du dieses Schreiben eurem Bürgermeister. Und am besten muss er ja eigentlich was unternehmen. Ja, und am besten ruft man vorher dann noch den WDR an oder die Lokalzeitung, damit die sehen, wenn du diesen Brief überreichst. Ich glaube, das hat eine gewisse Wirkung. Weil es ist ja eigentlich, gut, welcher Schüler freut sich denn nicht? Ja, ich komme zu spät zur Schule. Das Problem ist ja allerdings im Winter die Kälte. Wir müssen da ausharren meistens. Ja, oder? Natürlich. Und außerdem ist es auch blöd, wenn du deine Arbeit danach schreiben musst oder kriegst weniger Stoff mit und so. Es ist ja ein Anliegen von einem jungen, aktiven Schüler, dass er pünktlich zur Schule will. Das ist doch eigentlich gut, ist doch löblich, ist doch prima. Was heißt denn von meiner Idee mit der Unterschriftenaktion? Ja, ganz gut. Ich frage mich nur, wie ich das umsetzen soll. Das ist. Naja, diese paar Beschwerdezeilen, die kannst du ja zusammen mit einem Erwachsenen formulieren. Kannst das ja so grob erklären, wie du es mir gerade auch erklärt hast. Ja, und dann gehst du rund und fragst, wer will hier unterschreiben. Und dann fragst du deine Lehrer auch, die haben ja auch ein Interesse daran. Und so geht das immer weiter. Ja. Fände ich ganz gut. Und dann wirst du uns doch unterrichten, ob das wie das funktioniert hat und was daraus geworden ist. Ja, ich hoffe mal, dass es klappt. Ich meine, das ist ein Versuch. Man darf nicht nur jammern, man muss dann auch mal was machen. Ja. Ja. Janik, aber noch eine ganz andere Frage. Wenn du uns immer so oft hörst, welche Themen interessieren dich denn so am meisten? Du bist ja eine ganz andere Altersgruppe als so die meisten hier von uns. Meistens sind es wirklich Themen, die mich auch irgendwie betreffen könnten. Zum Beispiel, wenn er jetzt kommt, ich habe Schule versagt oder Beruf ist nicht richtig geklappt. Mhm. Ja, oder auch wenn da jetzt selber auch noch andere Jugendliche anrufen und von ihrem Problem erzählen. Und also, wie ist das für dich? Ich rufe ja auch schon mal, das freut mich ja auch manchmal sehr ältere Leute an mit ihren Lebensproblemen. Wie findest du das denn? Also ich finde, das ist super eigentlich, also dass man sich da... Dass man da was erfährt von den alten Leuten. Ja, die Geschichten glaubst du manchmal gar nicht. Genau. So, das ist, ich hätte niemals gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Was man so alles hört dann, ne? Von den Leuten. Ja, das finde ich auch. Ich finde es auch toll, dass die alten Menschen dann hier auch so erzählen und genauso toll, dass ihr die viel Jüngeren dann so zuhört und euch das mal anhört. Lieber Janek, ich bin sehr stolz, dass du unser Hörer bist. Das freut mich sehr. Und versuch das mal mit dieser Unterschriftenaktion. Mach einfach mal ein bisschen Rambazamba. Das kann nie schaden. Man muss sich wehren, wenn man das Gefühl hat, man wird ungerecht behandelt. Okay? Ja. Okay? Okay. Und halt uns auf dem Laufenden, schreib mal eine Mail, was draus geworden ist, vielleicht reden wir nochmal drüber. Okay. Ja? Mein Lieber, morgen frei, morgen keine Schule? Ja, morgen habe ich keine Schule. Meine Schwester hat Geburtstag und da kommen die ganzen Geburtstagskinder, die übernachten dann auch noch hier. Ah, das ist ja morgen richtig was los bei euch. Ja, ich verstecke mich mal im Keller. Wie, hast du nicht gerade so viele Leute um dich rum? Ja, das sind alles Mädchen. Also. Ach du lieber Gott. Naja, aber vielleicht ist auch die eine oder andere Hübsche dabei. Man weiß es nicht, oder? Ja, aber meine Schwester ist 2 Jahre jünger als ich. Ah ja, okay, dann ist das völlig uninteressant. Verstehe ich. Was hast du denn der Schwester gekauft? Was schenkst du ihr? Also meistens macht das meine Mutter für mich, dass sie was einkauft, weil ich habe meistens Schule. Du Faulpelz, du lässt die Mama einkaufen? Ja. Musst du nichts selbst machen, ist doch netter, wenn du dir was ausdenkst und es ihr dann schenkst. Ja, das beruht meistens auf Gegenseitigkeit. Ich verstehe. Janik, dann komm gut durch den Tag mit der ganzen Weiberbande morgen. Ja. Und wir hören voneinander. Ja, ich habe noch eine Frage. Könnte ich ein Autogramm haben? Ja, klar, sehr gerne. Wir rufen dich auch nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Mein Lieber, tschüss. Viel Spaß bei der Sendung. Ja, tschüss. Das war aber ein netter Janik. Das freut mich aber, dass der Janik uns hier zuhört. Ja, ihr Lieben, 1.26 Uhr, falls es euch interessiert. Und hier ist der Eduard. Und Eduard ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Eduard. Über was reden wir? Rede ich auch schon eine ganze Weile. Aber jetzt nicht, dass ich dich permanent schauen würde. Ja. Mhm. Ich lebe mit einer Borderlinerin zusammen 2 Jahre. Mhm. Und dieses Problem beschäftigt mich schon ganz schön mittlerweile. Ich habe mir da auch Literatur zugelegt. Und wir erklären es nochmal für die Leute, die nicht so informiert sind. Das ist eine... Ja, erklär du es. Du hast es sich... Also Borderline ist halt eine Persönlichkeitsstörung, so wird das definiert. Das ist keine Krankheit. Mhm. Das ist eine Verhaltensstörung und die macht sich dann im Verhalten mit den Mitmenschen bemerkbar. Ja. Bisweilen sind das sehr starke Persönlichkeitsstörungen unter denen. Ja, es schwankt, ne, von sag ich mal Patient zu Patient. Manche sind ja diese Mädels, die sich halt selber dann mit Klingen verletzen, zum Beispiel. Das kommt auch noch hinzu bei manchen, genau, ja. Oder bei anderen halt auch wirkt sich das dann anders aus. Wie zeigt sich denn diese seelische Störung, Persönlichkeitsstörung bei deiner Freundin? Meinst du jetzt die Auswirkung oder Gesamtbild? Ja, erzähl einfach mal, warum ist sie Borderliner? Wie zeigt sich die Krankheit? Oh, warum die Theorie, warum Borderline entsteht? Nein, erklär einfach mal, wie sich diese Erkrankung oder Störung, wie die sich zeigt bei deiner Freundin. Also man lebt schon ein reguläres Beziehungsleben, nur es ist halt intensiver als intensiver als in einer Normalbeziehung. Mhm. Und die Stimmung bei meiner Freundin, die kann von jetzt auf gerade komplett drehen sich um 180 Grad. Also ich kann jetzt ein Engel sein und ich bin 10 Sekunden später der Teufel. Und wenn sie dich hasst und wenn du für sie der Teufel bist, wie verhält sie sich dann dir gegenüber? Nicht wirklich nett. Was heißt das konkret? Ich habe ja gerade mitgekriegt, du hast ja auch jüngere Hörer, ne? Mhm. Häusliche Gewalt, das ist ja ein Begriff für Erwachsene, denen das was sagt, ne? Ja, aber hier können wir ganz offen reden. Das heißt, sie ist gewalttätig dir gegenüber? Nee, sie wird halt gewalttätig dem Umfeld insgesamt gegenüber, ja. Also dir auch? Zumindest dem engsten Umfeld, Partner und dergleichen. Reden wir nicht um den heißen Brei rum, sie schlägt dich? Nicht mehr so oft wie früher, seit sie therapiert wird. Ah ja. Also das ist ja schon eine krasse Auswirkung dieser Störung. Was könntest du noch berichten? Naja, also mittlerweile, ich besuche auch eine Selbsthilfegruppe. Ich reibe mich daran auf. Ja? Mein Umfeld selbst, die halten mich schon für bekloppt, dass ich immer noch die Frau liebe und immer noch will. Und es ist echt schwierig, auch da Hilfe zu kriegen, halt für mich. Ne? Erzähl doch vielleicht noch ein Beispiel. Also die Gewalt hast du gerade beschrieben, wenn sie dich hasst oder wenn sie schlecht drauf kommt. Was macht sie sonst noch so mit dir oder dir gegenüber? Was tut sie? Was sagt sie? Sie beleidigt dann. Also das ist dann wirklich unterste Schublade. So diese wirklich ekelhaften, völlig außer Haut fahren und sie weiß es hinterher selber nicht mehr, was sie dann gesagt hat. Das geht schon bald in diese Richtung wie bei, wie hieß dieser Film mit der Hexenaustreibung, als dann das kleine Mädchen da Sachen gesprochen und geschimpft hat und wo dann der normale Menschenverstand sagt, das ist nicht die eigentliche Person. Mhm. Ja? Wie lange hält dann so ein, ich sag mal, Anfall oder so ein Ausbruch an? Meist über Minuten, manchmal auch Stunden, bis dann halt entweder ein Bedarfsmedikament genommen wird oder das nennt sich auch Runterskillen, dann gibt es da halt irgendwelche Fläschchen, an denen kannst du riechen, da ist ein bisschen Ammoniak drin, das ist recht scharf und soll dich dann halt runterfahren, so Stressfaktor runterfahren. Wir haben gerade davon gesprochen, dass es auch welche Erkrankten gibt, die sich selbst dann verletzen oder ritzen. Macht sie sowas auch? Also sie hat halt im letzten Jahr mehrere Suizidversuche gemacht, sich dann auch die Haare wegrasiert vom Gesicht und vom Kopf und wollte vom Dach springen. Und das bleibt natürlich dann auch nicht ohne Folgen. Das endet natürlich in einer geschlossenen vorläufig. Mhm. Ne? Wenn sie gewalttätig ist gegen dich, das nähere Umfeld, sie schlägt dich oder was auch immer, ist sie auch gewalttätig gegen sich selbst? Schlägt sie sich selbst auch? Sie ist eine, die sich schlägt. Sie ritzt sich nicht, sie schlägt sich. Mhm. Na, also jetzt durch die Therapie bedingt ist es ein bisschen besser geworden. Jetzt hat sie eine speziellere Therapie bekommen, die halt auf diese Problematik, da hilft halt eine Therapie, das nennt sich diese Dialektisch Behavioral Therapy. Und die ist so fachspezifisch, die könnte greifen, wenn der Patient wirklich willig ist. Ist sie willig? Diesem, boah, du, ich weiß, das Problem ist, Borderliner sind nicht dumm, die sind meist hochintelligent und manipulativ dem Umfeld gegenüber. Wie oft kommt das denn vor, dass sie solche Ausbrüche hat? Jetzt durch den neuen Klinikaufenthalt war das dann vermehrt geworden, dann war das über Wochen jeden Tag. Jeden Tag? Das heißt, jeden Tag hast du solche Stresssituationen? Also nicht, dass sie mich dann geschlagen hat, jeden Tag, aber dann wirklich so ein Stress, dass dann... Also, Wie alt ist deine Freundin eigentlich? Du bist 42? Sie ist 7 Jahre jünger. Ja. Gibt's Kinder? Es gibt Kinder? Es gibt ein Kind, das ist nicht mein Kind. Ach. Wie alt ist das Kind? Ich bin dazugekommen. Der ist 4. 4 Jahre. Und wie verhält sie sich dem Kind gegenüber? Da kümmert sich schon jemand drum. Also der wird schon... Ach, das Kind lebt gar nicht bei... Der ist jetzt nicht mehr bei ihr vorläufig, solange wie sie in dieser Therapie ist. Ist denn da was vorgeschaltet? Wer ist eingeschaltet worden? Das Amt? Das Amt hat sich eingeschaltet, weil sie halt auch vorläufig dann erstmal in der Geschlossenen war. Sie war halt auch selbstgefährdend und dergleichen. Und dann haben die beschlossen, ihn vorläufig in einer Pflegefamilie unterzubringen, da halt nur sie Sorgerecht besitzt. Ja. War sie dem Kind gegenüber auch gewalttätig? Leider ja. Sonst hätte sich das Amt ja nicht eingeschaltet. Ja, ich hab ja schon gedacht. Mhm. Oh weia, Eduard. Und seit 2 Jahren machst du das mit und bist selbst jetzt in der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Borderline-Erkrankten. Borderline-Angehörigen, ja. Bringt also es was? Man kann sich austauschen, man kann also wirklich Informationen kriegen, wo gibt's Therapien, die greifen, wo nicht. Man kriegt selbst auch mal Verständnis. Was hält dich an der Frau? Sie und das Kind. Sie und das Kind? Mhm. Okay, aber was hält dich an ihr? Nehmen wir das Kind mal aus. Wenn du so schwierige Erfahrungen mit ihr machst. Ich vermute mal, ich habe so Nachholbedarf aus meiner Jugend, von dass ich ein bisschen was vermisse mit mütterlicherseits die Zuneigung und bringe dann immer ein bisschen mehr Intensität in meine Beziehungskisten rein und hänge auch ein bisschen mehr da dran. Ich wechsle auch nicht sofort einen Partner irgendwie oder lege halt noch Wert auf. Ist sie dir denn sehr zugetan? Ja. Das ist halt das Problem bei diesem Borderline, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Also sie ist zum einen wunderbar zu mir, engelhaft, und zum anderen wie ein Teufel aus dem tiefsten Abgrund. Ich könnte den nicht mal malen, obwohl ich gut zeichnen kann. Das ist der Punkt, wo ich irgendwann weg wäre, muss ich dir sagen. Ich könnte sagen, nur Flucht, Flucht, Flucht. Einmal bin ich schon geflüchtet, aber ich komme irgendwie auch nicht von ihr los und ich hänge immer noch. Die Frage ist ja, ob jemand, der eine derartige, ich nenne es mal doch Erkrankung, das ist ja genau wie bei Alkoholismus oder irgendwelchen anderen Sachen, ob eine solche Person einen selbst mit in den Abgrund zieht. Doch, also wie gesagt, ja. wendet sich schon von mir ab. So, und da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, dass nicht plötzlich da zwei Kranke sind, nämlich deine Partnerin und du. Also du, ich brauche ja jetzt auch schon mittlerweile langsam Betreuung, ne? Und ja, aber das ist, wie gesagt, wenn du das sagst, ist das doch ein absolutes Warnsignal, dass du was unternehmen musst. Und deswegen wollte ich deine Meinung hören, weil ich weiß, du machst den Job schon so lange. Ich meine, du weißt, ich bin 42, also ich bin auch groß geworden mit 2 und dann erstmal 3 Fernsehsendern und Ich habe dich damals nicht recht verstanden, aber seit ich mich mit Psychologie auseinandersetzen musste, das ist ja, ich bin ja nicht mit ihr zusammengekommen, und sie war schon krank, sondern das kam dann auf einmal und da habe ich mich damit beschäftigt und ich weiß, der Bereich, der ist ja ganz schlecht abgedeckt hier bei uns in Deutschland. Die Leute kriegen so schlecht Hilfe, wenn die welche brauchen und ich denke, du hast schon jede Geschichte mindestens einmal gehört. Ich möchte nochmal auf das Kind zu sprechen kommen. Du sagst, das Kind, ja, das Kind ist jetzt weg. Ja, in der Pflegefamilie. Hast du noch Kontakt zu dem Kind? Nee, da ich ja kein Sorgerecht habe und das heißt, von daher, ich hatte damals ein allgemeines Umgangsrecht und sie weiß ja auch nicht, wo der Kleine ist. Ach so, verstehe. Also ist das Kind nicht der primäre Grund, dass du jetzt bei ihr bleibst? Naja, sagen wir mal so, es gibt noch die Hoffnung, dass wenn sie jetzt durch die Therapie stabilisiert wird und auch das Jugendamt natürlich dann überzeugt, dass es... Aber da sind jetzt viele Wenns und vielleicht... Ganz genau. Ja. Ja, und eins von diesen Wenns ist halt auch, dass ein Kind irgendwie bis zum 8. Lebensjahr schon auch die Eltern ganz dringend braucht. Mhm. Diese Prägephasen da, ne, nach Sigmund Freud und dergleichen. Und ich weiß halt nicht mehr, welchen Weg soll ich jetzt gehen. Und vor 3 Tagen habe ich dann erstmal einen Cut gezogen, weil der Stress zu viel wurde verstehe. Die Rechnung und die Schäden. Und dann habe ich gesagt, Schluss. Wie ist das? Ja. Wohnt ihr in eine Wohnung zusammen? Nee, in einem Haus. Ach, in einem Haus, aber das schon. In einem Mietshaus. Ja. Eduard, das ist natürlich sehr schwer jetzt für einen Fremden da einen klaren Rat zu geben. Ich kann das nur so sagen und das auf mich beziehen. Wenn ich mich versuche, in deine Situation hineinzuversetzen, dann kann ich für mich eine Antwort geben, wie ich mich verhalten würde. Zumindest das jetzt, wird mir reichen. Jetzt aus der Distanz heraus. Wenn man dann selbst in der Situation ist, ist es vielleicht immer noch was anderes. Ich würde gehen. Ich würde gehen allein schon aus Selbstschutz. Wenn es eine Verbesserung, ich würde zunächst gehen, sagen wir es vielleicht mal so. Wenn es eine Verbesserung gibt, besteht dem ja nichts im Wege, dass ihr vielleicht in einem Jahr nochmal zusammenkommt. Aber ich würde einen radikalen Schnitt machen. Ja, der muss ja auch passieren, weil ich merke, wie gesagt, dass auch mittlerweile wirklich mein Umfeld so leidet. Also mein Vater, der ist jetzt um die 80, der kriegt mittlerweile auch Depressionen. Mit der Mutter geht's genauso, ihren Eltern auch nicht ganz so gut. Der Kleine, wie gesagt, der findet es bestimmt auch nicht prickelnd. Ja. Also du hast auch noch eine andere Verantwortung, höre ich schon gerade, deinen Eltern gegenüber. Das ist natürlich auch von hohem Gewicht, dass du da auch deine Energien hast und dich darum kümmern kannst. Eduard, ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Mehr kann ich nicht sagen. Aber das. Du, ich danke dir auch dafür. Und letztlich die Essenz und was so die meisten Fachleute dann geratschlagt haben, ist recht ähnlich. Ja. Dann wünsche ich für dich eine klare und richtige Entscheidung und eine baldig richtige Entscheidung für dich. Alles Gute. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute, Eduard. Alles klar. Schönen Abend noch. Tschüss. Ihr Lieben, ich muss euch mal eben eine etwas skurrile, kleine und auch traurige Geschichte erzählen, die sich hier in Köln zugetragen hat. Es gab einen Obdachlosen hier in Köln, den ich auch persönlich kannte. Der saß, ich weiß es nicht, jahrelang vor einem Rewe-Supermarkt. Und immer wenn man da rauskam, saß er da, war immer ganz freundlich und er las sogar manchmal ein Buch und alle kannten ihn im Viertel. Und dann war er plötzlich weg und es ging die Kunde hier in Köln um, dass er tot sei. Daraufhin, so sind die Kölner, gab es an der Stelle vor dem Supermarkt eine kleine Gedenkstätte quasi. Die Kölner haben diesem Mann, von dem sie glaubten, dass er tot ist, Blumen hingelegt und so kleine Grablichter und es wurde sogar in der Zeitung darüber berichtet und alle waren irgendwie traurig. Dann allerdings kam heraus, dass der Obdachlose im Knast war, weil er irgendwo in der Kirche irgendein Opferding aufgebrochen hatte. Also nichts Dramatisches. Es war ein armer Mann und also ich will sie nicht entschuldigen, aber deshalb war er im Knast. So, dann großes Aufatmen in Köln. Heinrich lebt. Die Kölner Zeitungen haben wieder darüber berichtet und alle waren glücklich. Heinrich kam aus dem Knast wieder heraus, war gar nicht lange da. Er wurde bejubelt und Alle Leute haben ihm irgendwas geschenkt. Er war krank allerdings. Naja, und gestern noch hat der Kölner Express einen großen Artikel geschrieben. Heinrich lebt und es geht ihm zwar nicht gut, aber so hat sich alles zugetragen. Jetzt gehe ich gerade hier in den Sender vorhin und guck noch mal so auf die Nachrichtenlage. Und jetzt kam heraus, dass der obdachlose Heinrich gestorben ist. Und nun ist er wirklich gestorben. Und das hat uns alle hier sehr angerührt, die wir das mitbekommen haben, weil es eine recht absurde Geschichte ist. Da wird jemand für tot erklärt und alle Zeugen bezeugen Mitleid. Dann wird er bejubelt, dass er nicht tot ist. Und nun, ein paar Tage später, ist er wirklich tot. Also stilles Gedenken von uns aus hier auch an den obdachlosen Heinrich. Und diese Geschichte hätte in jeder anderen Stadt Deutschlands auch passieren können. So, ihr Lieben, 1.42 Uhr. Jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen für nächste Woche. Das Thema heißt Glück im Unglück. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, denen ein großes Unglück, also wirklich ein richtig großes Unglück widerfahren ist. Und dann aber hat sich das Blatt gewendet, das hat man ja manchmal im Leben, zum Beispiel durch einen glücklichen Zufall oder das Unglück hat etwas für euch sehr Gutes oder auch Tolles mit sich gezogen. Also wann hattet ihr schon mal so richtig Glück im Unglück? Großes Unglück, aber dann ist daraus ein großes Glück erwachsen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft gerne nächste Woche Mittwoch vor oder während der Sendung an. Thema nächste Woche, Glück im Unglück. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute und ich bin verbunden mit der Birgit. Birgit ist 39. Hallo Birgit. Hallo Domian. Birgit, um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, ich wollte mich mal melden und zwar bin ich ein sehr dicker Mensch und habe vor 7 Wochen noch 178 Kilo gewogen und heute 7 Wochen später habe ich 24 Kilo abgenommen. In so kurzer Zeit? Ja, in so kurzer Zeit, auch nicht ohne Grund, weil ich habe mir einen Schlauchmagen machen lassen. Ah, und das geht dann so schnell? Ja, bei mir ging es jetzt so schnell. Ob es bei anderen so geht, weiß ich nicht, aber bei mir ist es so. Sagst du mir noch deine Größe, dann habe ich eine bessere Vorstellung. Ich bin 1,69 Meter groß. 1,69 Meter. Ja. So, jetzt in der kurzen Zeit 24 Kilo runter. Genau. Wie sieht's aus und wie fühlst du dich? Es fühlt sich gut an, es wird vieles leichter, Treppen steigen, das Gewicht. Das merkt man schon, ne? 24 das Kilo. Das merkt man schon an der Unterwäsche im Gesicht und uns. Aber hängt's denn so, hängt die Haut schon runter? Ja, das wird noch schlimmer. Also ich hoffe, also in die Selbsthilfegruppe, wo ich gehe, nehmen die Leute im ersten Jahr im Schnitt zwischen 50 und 100 Kilo ab. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr im Oktober auch 80 bis 100 Kilo runter habe. Das heißt, dein Ziel ist, so ungefähr zu kommen auf? Ja, auf 80 Kilo. Ne? 80 Kilo, genau. Ja, also fast. Also normal ist natürlich, alle anderen sind dünner, aber wesentlich dünner. Ne? Wie ist das mit dem Schlauchmagen? Beschreib's uns mal. Wie hat man da Hunger und wie isst man? Ja, also Hunger habe ich zurzeit überhaupt gar keinen. Das war auch immer, was mich die ganzen Jahre gequält hat. Also wenn ich habe ja, sag ich mal, 30 Jahre abnehmen, Historie hinter mir und es ist immer am Hunger gescheitert, weil man isst, weil man Hunger hat und dann kaut man eine Möhre, aber man hat trotzdem Hunger und dann isst man wieder das Falsche. Hast du jetzt keinen Hunger und auch keine Lust aufs Essen? Doch, Lust schon, aber ich esse, weil ich essen soll, dreimal am Tag. Und wie groß sind die Portionen, die du dreimal am Tag zu dir nehmen musst? Jetzt war ja noch die Flüssigphase direkt nach der Operation, aber sage ich jetzt mal aktuell, ich esse so ein dünnes Knäckebrot mit dünnem Käse bestrichen und ich bin satt. Oder esse 5 Löffel Suppe und bin auch satt. Das ist doch wahrscheinlich eine Dimension, ein Welten zu dem, was du vorher zu dir genommen hast. Ja, klar. Also höre ich jetzt mal meinen Mann, der ist groß und schlank und meine Tochter auch. Und nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich mir gedacht, der Kühlschrank ist doch leer. Wir müssen noch was kaufen. Und dann hielt das noch 5 Tage. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie viel ich doch gegessen habe. Sag also mal so durchschnittlich, was hast du am Tag so verdrückt? Ja, weiß ich nicht. Schon Mengen, ne? Also Frühstück. Wie viel wurde zum Frühstück gegessen und was? Also ich habe auch 3 Brötchen ohne Probleme gegessen. 3 Brötchen, schön lecker mit Käse drauf, ein Eichen dazu. Ja, klar. Und dann Mittagessen und dann zwischendurch nochmal und dann abends nochmal. Und dann also süßes, wahrscheinlich Kuchen und Chips. Ja, Kuchen eher nicht so, Chips schon, aber ich sag mal, ich habe mir das Kilo nicht ohne was angefressen. Also ne? Richtig ordentliche Portionen, auch schön Fett und ja. Und alles, was dazu gehört. Von nichts kommt ja nichts. Nee, außer man ist krank, ne? Außer man ist krank, natürlich, und, ja klar. Deswegen, jetzt, das jetzt muss ist es so, mein Magen hat aktuell 100 Milliliter. Und also, wie viel hat man vorher? Mein Magen, den sie weggeschmissen haben, waren 1,6 Liter. Boah, das ist ja ein Riesen, das ist eine Riesenmenge. Ja. Da kann man sich vorstellen, wenn man dann in so einen großen Magen zwei Kartoffeln reintut, da wird man nicht satt. Ne? Was würde denn passieren, wenn du jetzt eine ganze Pizza essen würdest? Die kann ich gar nicht essen und wenn ich sie essen würde, würde ich sofort alles ausspucken, mich übergeben. Weil es gar nicht reinpasst. Und Nein, das passt nicht rein. Und ich habe es halt auch gemacht, weil ich eine kleine Tochter habe und das ist auch der Hauptgrund, warum ich anrufe, weil ich nicht mehr diskriminiert werden will. Ich finde es so schlimm, dass dicke Menschen so diskriminiert werden in Deutschland. Mhm. Also man darf keine Späße gegen Behinderte machen, nicht gegen Ausländer. Aber wenn ich mir angucke, dass jetzt irgendwelche Comedians wieder auf Kosten von Dicken ihre Witze machen, dann wird mir schlecht. Aber es gibt ja auch dicke Comedians, die auf Kosten von sich selbst Witze machen. Zum Beispiel Cindy aus Marzahn. Ja, das stimmt. Aber man kann, glaube ich, unterscheiden, wie es gemeint ist. Und ich bin so viel diskriminiert worden die letzten Jahre und ich finde es unmöglich, weil, mal ganz ehrlich, jeder, der dick ist, hat irgendeinen Grund. Mhm. Und ich mache mir auch manchmal Gedanken über Menschen, aber ich muss nicht jedem sagen, was ich denke und nicht jeden diskriminieren. Völlig, völlig klar. Aber ich hoffe, dass du jetzt diesen Schritt nicht nur unternommen hast, damit du nicht mehr diskriminiert wirst, sondern es tut dir und deinem Leben und deinem Körper ja auch gut. Ja, natürlich, aber auch, weil ich sagen muss, es ist wirklich unfair. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass die Menschen ein bisschen liberaler sind und die anderen nicht so diskriminieren würden. Weil glaube mir, jemand, der dick ist, der hat es schon schwer genug. Und jetzt mal aber Klartext. Was heißt denn, was haben die dir denn gesagt? Was gesagt? Ja, wie haben die dich... Ach so, als Beispiel. Wo ich bevor ich zu Schlauchmagen-OP gegangen bin, musste ich eine Magenspiegelung machen. Da habe ich 10 Brötchen gekauft. Ich habe einen schlanken Mann, ich habe eine Tochter. Mhm. Ich habe diese 10 Brötchen gekauft und 2 Käsecroissants. Die waren beide für meinen Mann und meine Tochter. Da habe ich gedacht, kaufst du... Und dann gibt's ein Würstchen. Und dann sagt ein Mann hinter mir eine Schlange und ein Jahresabo von der Weight Watchers. Direkt noch dazu für die da. Und dann dreht man sich um und denkt, was habe ich dem getan? Der kennt mich nicht. Und wenn man die Leute anspricht und sagt, entschuldigen Sie mal, was schmissen Sie sich ein und was diskriminieren Sie mich, dann heißt es nur, ja, ich habe es ja nur gut gemeint. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, ich sag auch nicht jedem, was ich denke oder was ich will oder was ich nicht will. Sie sollen sich an ihre eigene Nase packen und dann ist auch mal gut. Weil mal ganz ehrlich... Sag uns noch ein Beispiel. Das ist interessant zu hören, was die Leute... Zum Beispiel war ich mal bei Real und da waren jetzt nicht böse, wirklich nicht böse gemeint, sozial Schwächere. Und das waren ganz klar Hartz-IV-Empfänger und die haben sich wie die Affen vor mich aufgestellt und haben noch den Sohn geholt und noch das Kind geholt und gesagt, guck dir die fette Sau mal an. Die haben das so ausgedrückt? Ja, das wortwörtlich. Fette Sau. Mhm. Und dann war das ein Abend, da bin ich auch zu Hause heulend zusammengebrochen. Mhm. Weil es gibt Tage, da steckt man das weg und an anderen ist es wirklich schlimm. Und es ist nicht schön. Wie oft ist dir denn sowas Heftiges, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, widerfahren? Sehr oft. Also selbst wo ich in die Klinik gegangen bin, da stand in dem Fahrstuhl drin, das sind, sag ich mal, bis 800 Kilo. Mhm. Und dann war ich drin und ein Mann und dann kam noch einer und dann guckte der schon hoch und sagte, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn er noch zusteigt, sonst können wir gleich keinen mehr reinlassen. Zwar ein bisschen auch witzig, aber das passiert einem täglich. Mhm. Wobei das ja vielleicht ein bisschen witzig war und auch ein bisschen ernst war. Ja klar, aber mal ganz ehrlich, irgendwann ist auch witzig nicht mehr lustig. Ne? Verstehe. Das muss man auch so sagen. Und ich rufe halt an, um dicken Menschen auch zu sagen, es ist schwierig, sein Gewicht zu verlieren, aber es gibt Möglichkeiten. Mhm. Ich will jetzt nicht jeden dazu überreden, einen Schlauchmagen sich machen zu lassen oder Magenbypass oder sowas. Aber man muss ganz klar sagen, diese Operation birgt eine Möglichkeit, um natürlich, man muss sich an die Ernährungsumstellung auch halten und an die Diät, aber es birgt die Möglichkeit auf ein relativ oder normales Leben. Ja, das haben wir ja schon oft gehört und das ist sicher auch eine ganz gute Sache. Wie lange warst du wegen oder mit dieser Operation im Krankenhaus? Ich bin dienstags operiert worden und freitags bin ich nach Hause gefahren. Ah ja, ist das eine große Narbe, die man da von sich trägt? Nein, ich habe 5 kleine Schnitte. Und der längste ist vielleicht 3 Zentimeter. Das wird minimal invasiv gemacht. Mhm. Und da werden ganz kleine Schnitte gemacht. Also das ist nicht das Problem. Ich bin abends auch schon wieder aufgestanden und bin gelaufen. Und ich gehe davon aus, dass die Krankenkasse das bezahlt hat. Zu Zum Glück, also es ist nicht selbstverständlich, aber weil ich so dick war, wurde es ein verkürztes, was nennt man, ein verkürzter Verlauf. Normalerweise müssen die Leute ein Jahr lang zur Ernährungsberatung, ein Jahr lang zum Psychologen und. Hast du Glück. Aber wenn man ein BMI über 60 hat, dann kann man ein verkürztes Verfahren anstreben und dann läuft das meistens in 5-6 Monaten. Weißt du, wie teuer so ein Eingriff ist? Also meine Bettnachbarin, die hat den Eingriff selber bezahlt, die war privat, das war eine Italienerin, sie hat gesagt, es kostete, also nur die Operation, nicht mit Bett liegen und so, das waren 7.000 Euro. Boah, das ist natürlich eine Stange Geld. Und das ist das Gute, die Krankenkassen werden langsam auch sensibilisiert, weil die Folgekosten vom Bluthochdruck, natürlich, von Diabetes, natürlich, von Bein abnehmen und, sind ja viel höher und von der Lebensqualität gleich zu schweigen. Ne? Birgit, du bist jetzt 39 Jahre alt. Wie viele Jahre warst du also etwas füllig oder übergewichtig? Ach, ich würde mal sagen 30 Jahre. Ich habe es immer wieder versucht und abgenommen. Das meiste, was ich alleine mal abgenommen habe, waren 35 Kilo. Ja. Aber dann habe ich aufgehört zu rauchen nach 12 Jahren, 2,5 Schachteln von jetzt auf gleich, da ging das Gewicht hoch. Also im Prinzip dein ganzes Leben und als schon ein dickes Kind warst du. Ja, nee, ein Kind, also in der Jugendlich. Jugendlich, ja genau. Ja. Jugendlich, ja genau. Mensch Birgit, also gut, dass die Operation prima gelungen ist. Toll, dass du schon 24 Kilo runter hast und die restlichen werden dann auch noch kommen. Wie wirst du dann nochmal so eine Schönheits-OP machen, um dir die Hautfalten wegschneiden zu lassen? Auf jeden Fall. Ja, muss man, glaube ich, machen. Ne? Vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, am Bauch und den Rest wird man sehen. Aber das, denke ich, kommt dann auch irgendwann. Ich hoffe, nächstes Jahr. Ja, ich habe es mal gesehen, das sah toll aus. Also man konnte es kaum sehen, dass da geschnitten wurde. Und die entsprechende Person war hochglücklich, dass sie es hat machen lassen. Ja. So wird es dir auch gehen, Birgit. Schön, dass du angerufen hast. Ja, alles klar. Alles Gute. Du bist ein toller Kerl, mach's gut. Dankeschön, tschüss, ciao. Ja, ciao. So, und hier ist... Habe ich mich hier verdrückt. Hier ist Robben. Robben ist 27. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Robben. Hallo. Erstmal eine kurze Frage. Woran ist der Obdachlose denn gestorben, der vom Rewe stand? Er war wohl nierenkrank, schwer nierenkrank. Aber das war stand jetzt überhaupt nicht an, dass es nun so schlimm ist, dass er daran stirbt. Aber... Okay, weil ich wohne auch nämlich in Köln und ich wusste genau nicht, wo im Rewe, in welcher Stadtteil deswegen. Ja, im belgischen Viertel war das. Achso, ja, okay. Also. Aber das ist jetzt alles so Köln-Insider-Geschichten. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, ich habe gestern erfahren, also zumindest ich und meine Freundin, dass sie gestern schwanger ist. Mhm. Und ich bin auch mit ihr zum Frauenarzt mit ihr gewesen. Mhm. Und das war erstmal ein Riesenschock für uns beide. Und wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind jetzt knapp 2 Jahre zusammen und wohnen auch zusammen seit ungefähr gut einem halben Jahr. Ja? Ja. Aber das war nicht geplant, jetzt ein Kind zu kriegen? Nein, das war nicht geplant. Aber nun, ich will das behalten. Mhm. Und sie ist dagegen. Und dann waren wir auch heute Morgen auf der Beratungsstelle, von dem Arzt empfohlen. Und sie war total dagegen. Ne? Sie will das abtreiben und ich bin total dagegen. Und dann, das kam dann auch noch dann Streit danach, ne? Nach Mittag. Und das ist interessant. Ich höre eher immer die umgekehrten Geschichten, dass die Männer den Frauen Druck machen, dass das Kind abgetrieben wird. In diesem Fall ist es anders. Sie will das Kind nicht. Genau das. In der Beratungsstelle haben die nur das Gleiche gesagt. Mhm. Da ist eher also öfters immer umgekehrt hören. Warum will sie es denn so absolut nicht haben? Ja, sie will das überhaupt nicht haben. Sie will schon irgendwann mal Kinder. Und aber nicht jetzt. Ne? Wie alt ist aber, sie denn? Sie ist 21. Ja, gut, das ist jung, aber auch nicht zu jung. Ja, ja. Wie ist ihre Situation? Ist sie noch, studiert sie noch oder? Sie hat eine Ausbildung im Atelier mal gemacht und sie arbeitet auch dort. Schon seit 2 Jahren. Ja. Sie ist auch fest angestellt. Ich arbeite auch und wir haben eigentlich einen super Job. Also ihr könntet das gut stemmen zusammen? Eigentlich ja. Mhm. Also und ihre Eltern stehen uns hinter und meine Eltern stehen uns auch hinter. Wir haben auch darüber gesprochen. Ihre Eltern sind auch dagegen, dass sie abtreibt. Und nun kam dann der Streit, dass ich total dagegen bin, ist dann heute Nachmittag dann zu ihren Eltern nach Bonn gefahren. Ne? Sie ist gefahren, dorthin? Ja, ja, ich bin dann zu Hause geblieben, ja. Hast du eine Erklärung, warum sie so vehement dagegen ist? Ich habe sie natürlich gefragt, ne? Und sie meinte, sie will ihr noch ihre Karriere fertig machen, irgendwie so hochkommen auf ihr Arbeitsplatz, ne? Und irgendwie auch besser Geld verdienen. Und sie ist auch also auf dem Weg, irgendwie so sich zu verbessern in beruflichen Sachen. Und das geht mit dem Kind nicht, meinte sie. Es geht hauptsächlich oder ausschließlich um diese pragmatischen Karrierefragen. Richtig, genau. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, genau, wenn das Kind da ist, dann machst du es auch erst recht danach, glaube ich. Und das gibt ihr mehr Mut, habe ich ihr gesagt. Ne? Ja, vor allem ist es gar nicht so schlecht, wenn sie so jung schon Mutter geworden ist, dann kann sie dann danach ja richtig durchstarten. Ja, genau, richtig. Das habe ich. Schade, dass sie heute, gerade heute, wenn ich vor die Hand rufe, dass sie nicht dabei ist, dann kannst du auch mit der irgendwie auch reden. Mhm. Vielleicht versuche ich mal die nächsten Tage mal. Ja, sie ist auch gerade auch krankgeschrieben und sie darf bis Freitag nicht, vor Freitag darf ich nicht arbeiten. Ne? Wie verlief das denn so weiter in der Beratungsstelle heute? Ja, waren wir und ich wurde halt nur wenig gefragt. Mhm. Und ich habe halt dann gesagt, dass ich dagegen bin, ich würde gerne das Kind behalten. Mhm. Mein Wunsch war auch, irgendwie auch mit ihr Kinder zu kriegen, weil irgendwie, ich wohne ja nicht umsonst mit ihr zusammen. Das ist wirklich meine große Liebe. Mhm. Und wir lieben uns auch natürlich. Ne? Wie hat sie sich denn in dieser Situation dargestellt, deine Freundin? Ja, sie hat absolut dagegen. Trotzdem, da hat sie angefangen, in der Beratungsstelle noch zu weinen. Und sie ist dagegen und jetzt nicht irgendwie. Ne? Und ihre Eltern waren ja auch dagegen. Und deswegen ist sie auch zu ihren Eltern gefahren, um wie auch die Meinung irgendwie so von dem Vater und Mutter irgendwie zu hören. Ne? Aber ich hab verstanden, die Eltern sind für das Kind. Dagegen, dass sie abtreibt. Ja, genau. Mensch, Robin, das ist eine schwierige Situation. Ja, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ne? Wahrscheinlich kannst du gar nicht viel, das ist immer das alte Lied in solchen Situationen, du wirst ja nicht viel machen können. Du wirst nochmal mit ihr reden und du wirst vielleicht nochmal deine Meinung äußern, aber es ist natürlich ihre Entscheidung. Und die Abtreibung ist auch am Dienstag. Ne? Das ist schon am Dienstag? Ja, wir waren ja noch schon dann beim Arzt, wo haben wir dann, heute Morgen noch Blut bekommen, ne? Wenn es zu der Abtreibung kommt, kannst du schon abschätzen, hast du es mal so durchgespielt, ob das irgendwas in dir verändert, was eure Beziehung anbelangt? Ja, ich denke schon, weil irgendwie, ich kann auch seit gestern irgendwie nicht schlafen, weil ich irgendwie die ganze Zeit daran denken muss, irgendwie, das ist auch ein Lebewesen. Ich bin total dagegen. Ich meine, man sollte irgendwie das durchstehen, was man getan hat, und das Kind auch großziehen, ne? Finde ich auch. Das ist meine Meinung. Finde ich auch. Ist genau mein Ding. Wenn es passiert ist, dann ist es passiert und dann muss man dazu stehen. Und wenn das Kind da ist, freut man sich sowieso. Ja, richtig, genau. Aber du kannst sie nicht zwingen zur Geburt. Nee, das geht sowieso nicht. Das heißt, du kannst nochmal mit ihr eingehend reden. Ja. Aber so wie du es gerade geschildert hast, habe ich da wenig Hoffnung, dass die sich nochmal umentscheidet. Vor allen Dingen, wenn es Dienstag schon der Fall ist. Robin, ich habe keine Zeit mehr. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja, okay. Ich kann dir nicht mehr sagen, außer dass versuch es noch ein oder zwei Mal und dann musst du es leider so hinnehmen. Okay, vielleicht ruft am Montag nochmal an. Und können wir machen. Wie wieder hingehen, ne? Können wir gern. Dann ist sie auch dabei, dann kannst du ja auch mit der reden. Können wir machen. Tschüss, ciao. Okay, danke, ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss.